Solche Strahlen von Satelliten kommen von den eingegebenen Erinnerungen der massiven Daten, die über jeden Menschen auf der Erde existieren, und ihren Sprachen, das die Computer gespeichert haben. Die Strahlen werden dann mit unserem natürlichen Denken eine Interaktion bilden, wie man es auch nennt, diffuses künstliches Denken. Diese Art von Technologie geht weit zurück, bis in die 1950er, 70er, 80er und 90er Jahre der Forschung, wo das menschliche Gehirn erstmals mit einem Computer verglichen wurde, der Informationen verarbeitet, integriert und dann eine Antwort formuliert und diese letztlich von ihm in Realität umgesetzt wird. Verstandeskontrolleure manipulieren Informationen in der gleichen Weise, wie ein Computer für Grammatik manipuliert wird. Im Januar 1991 war die University of Arizona Gastgeber einer Konferenz mit dem Titel The NATO Advanced Research Workshop – Aktuelle und dringende Phänomene von biomolekularen Systemen. Was bedeutet das genau? Es bedeutet dies. Wir beziehen uns hier auf ein Papier, was auf der Konferenz zur Sprache kam und das ihre unterschiedliche Haltung gegenüber der Entwicklung in der Diskussion zu diesem speziellen Zeitpunkt spiegelte. Es war in der Tat ein Protest und eine kühle Warnung an die anwesenden Wissenschaftler, über den potenziellen Missbrauch ihrer Forschungsergebnisse strengstens nachzudenken und darüber einen Kontext herzustellen. Aber vermutlich wären Wissenschaftler nicht Wissenschaftler, würden moralisch-ethische Gesichtspunkte eine große Rolle spielen. Ihre Erkenntnisse erklärten, dass die Vereinigten Staaten natürlich bereits solche Geräte entwickelt hatten, deren Kommunikation dazu führen kann, dass Blinde sehen, die Tauben hören und die Lahmen wirklich wieder gehen könnten. Es kann die Todkranken von ihren Schmerzen erlösen, ohne den Gebrauch von Drogen oder riskanten Operationen. Diese Kommunikationsausrüstung bedingt eine völlig neue Sichtweise auf das menschliche Gehirn und des neuromuskulären Systems. Man arbeitet mit Lichtpulsen bei extrem niedrigen Frequenzen. Ionosphärenheizer, wie dieser hier in Alaska, werden weltweit gebaut und befinden sich bereits im Einsatz. Massenvernichtungswaffen in den Händen einiger Spinner. Einige dieser Geräte sind nun einsatzbereit und harren in den feuchten Händen der Central Intelligence Agency, CIA, und den Beamten des Federal Bureau of Investigation, FBI, auf ihren Einsatz. Sie wird nicht dazu verwendet werden, um die Blinden sehen zu lassen, die Tauben hören und damit Lahme wieder gehen können. Wie wird denn gleich so blauäugig sein? Denn diese Werkzeuge sind von zentraler Bedeutung für die innenpolitischen Tagesordnung und der Außenpolitik des jeweiligen US-Präsidenten und seiner Marionettendirigenten, den Meistern der neuen Weltordnung. Nachdem George Bush, der 41. US-Präsident und Vater des 43. Präsidenten, sowie Großorganisator der neuen Weltordnung nun an Alzheimer erkrankt ist, scheint es an Durchführungsstrategien zu mangeln, was uns nur recht sein kann, nicht wahr? Wenn diese Technologie bereits in den 50er Jahren rudimentär einsetzbar war, wie weit wird diese Technologie wohl jetzt fortgeschritten sein? Einsatzmöglichkeiten. Die United States Navy im Inland wird diese neuen Kommunikationstechnologien und Ausrüstungen dazu verwenden, damit Personen, die sich Folter- und Mordprofile vorstellen können, Folter und Mord am eigenen Bürger einsetzen und gegen die Organisation, die Toleranz, Frieden und Entwicklung anstreben, zu zerstören. Folter und Mord werden plötzlich zum Alltag der Bürger gehören, wie ein zweites Paar Schuhe. Organisationen, die sich gegen die Entwicklung und den Einsatz von Kernwaffen einsetzten, werden zum offenen Feind erklärt. Die Schaffung einer Rasse von Sklavenkultautomaten oder, wie der Volksmund auch sagt, Manchurian-Kandidat, wurde längst für Überseeexperimente in Gang gesetzt. Diese Überseeexperimente haben an Geiseln stattgefunden, die von den Vereinigten Staaten und Kanada, Großbritannien, Australien, Deutschland, Finnland und Frankreich gehalten werden. Darüber hinaus gibt es eine lange Reihe von bizarren Selbstmorden unter den britischen Informatikern, die alle einen Anschluss an die United States Navy haben. Fragen wir uns, bevor eine solche Psychologie des Terrors richtig an der Arbeit ist, würde eine Regierung, ein Unternehmen oder sagen wir ein Psychiater vorsätzlich solchen Schrecken heute fördern? Die Antwort ist ganz offensichtlich ein Ja. Im Hinblick auf die Frage des Warum. Eine Sache, wenn sie die Öffentlichkeit erschrecken und ihnen Angst um ihre Sicherheit machen wollen, dann erlaubt das ihnen, drakonische Rechtsanwendungspraxis anzuwenden, sie zu entwaffnen und unten zu halten, sowie umfangreiche Aufzeichnungen über sie anzulegen, und sie müssen dazu nur zu sagen, dass es sich hierbei um ihren Schutz handelt, um Schutzmaßnahmen, die letztendlich allen zugute kämen, sie zu schützen. Natürlich und oft genug wiederholt glauben es viele. Zweitens fördert es den Verfall der derzeitigen demokratischen Form, der herrschenden politischen Systeme und führt die Gesellschaften auf die Suche nach alternativen Methoden, einer neuen politischen Ideologie. Natürlich, die Alternative ist bereits geplant. Problem, Reaktion, Lösung. Kreiere ein Problem, Beispiel Weltfinanzkrise. Heize es an durch lancierte Publikationen, die nicht zu dir zurückführen, und provoziere eine Reaktion. In Irland musste die Regierung wegen Massenproteste zurücktreten. In Griechenland gab es gewalttätige Krawalle, und wenn alle einen kritischen Punkt zusteuern, bis dahin fehlt es noch weit. Offeriere eine Lösung. Bei diesem Beispiel etwa die Schaffung eines Weltwährungssystems durch Plastikgeld, Plastikkreditkarten, Mikroshipping, der Bevölkerung und so weiter. Denn da du die Probleme selbst gesteuert hast, kannst du die ultimative Lösung vorgeben. Die Bloom-Beam-Lösung. Sie heißt die neue Weltordnung, und es geht hierbei, wie leicht erraten werden kann, nicht um ihre Sicherheit oder ihre Interessen, sondern die Ideen am Herzen liegen, und wie George W. Bush schon sagte, lesen Sie meine Lippen. Es ist mir scheißegal, was ihr denkt oder ob ihr denkt. Die Angst wurde immer von der Machtelite benutzt, um die Massen zu kontrollieren und zu unterdrücken. Auch mittels Angstspielen kann Angst genährt sowie vermehrt werden. Vielleicht fällt einigen auf, wie viele Websites es auf dem Internet inzwischen gibt, die sich aus Angst und furchteinflößenden Themen und Geschichten eingeschossen haben. Die Blogs von Sorcha, Fahl, Ed Dames und Zita Talk sowie viele andere betreiben Angst als ein produktives Geschäft. Menschen, die laufend über Angstthemen lesen, sehen oder darüber sprechen, schwimmen dann auch eher in einem Meer aus Unsicherheit als Menschen, die sich nicht laufend den zu erwartenden Katastrophen aussetzen. Es würde den Rahmen dieses eh schon recht langen Artikels sprengen. Wollte ich noch die vielfältigen Aspekte dabei schildern, aber ich kann einen Link dafür einstellen. Die alte Maxime, Teil und herrsche, wird bis an die Grenzen der ganzen Welt ausgespielt werden, um sicherzustellen, dass alle Angst um ihre persönliche Sicherheit haben und sich auch mit den anderen Sorgen herumplagen müssen, die damit einhergehen. Auch dies ist geistige Kontrolle. Wenn dann die Blue-Beam-Attacke geführt wird, möglicherweise etwas anders als hier beschrieben, aber mit derselben Technologie, kann dann jeder von uns sagen, ich falle nicht drauf herein. Man darf nicht vergessen, dass etwas Zeit vergangen ist, seitdem diese Dinge geplant wurden. Das gab ihnen die Möglichkeit zur Verbesserung und zur Ergänzung. Wir alle haben eine Menge Unsinn- und Katastrophenszenarien gelesen und gehört. Wenn also tatsächlich über uns im Himmel die Bilder lebendig werden, werden wir sagen, ah, Bullshit. Oder werden wir Panik schieben, wie die Masse? Jetzt, da wir über diese Art von Strahlung sprachen, der telepathischen und elektronisch ergänzenden Kommunikation, müssen wir uns einigen wirklich unangenehmen Fragen stellen. Diese Art der Strahlung, die sowohl von Erinnerung von Computern, die für die Speicherung von massiven Daten über Menschen der menschlichen Sprache und Dialekte eingesetzt wird. Und wir haben weiteres gesagt, dass die Menschen damit so intensiv erreicht werden, sodass jede Person glaubt, dass sein eigener Gott direkt aus seiner eigenen Seele spricht. Damit verweisen wir auf diese Art von Technologie und diese Art zu denken, dass dieselbe Psychologie unterstützt. Das heißt, wir sollten von Geburt an dafür ausgebildet werden, dass wir alle nur das tun und denken, was die Gesellschaft will und nicht das, was wir für uns tun wollen. Sieht eigentlich ganz harmlos aus, doch diese VLF-Anlagen finden sich mittlerweile weltweit und sind eine große Bedrohung für uns und unsere Umwelt. Das, weil sie nun die Technologie haben, um dies zu tun, ist im vollen Gang und wird jegliche bisherige Geschichtsschreibung blass aussehen lassen, denn nun soll niemand mehr die Möglichkeit haben, seine eigene individuelle Persönlichkeit zu pflegen. Diese Erklärung und diese Ideen sind so wichtig, denn es ist die zentrale Lehre von den Vereinten Nationen, dass niemand eine eigene Persönlichkeit besitzt. Ich weiß, liebe Leute, es ist schwer, dies zu glauben. Besonders für jene, die daran glauben, dass die UNO, WHO und all den weiteren globalen Strukturierungen, die vordergründig für das Gute eingesetzt wurden, werden sich damit schwer tun. Und die Erkenntnis zu integrieren und anzuwenden, dass wir hier inmitten der Gesellschaft einen Feind haben. Und die gleiche Psychologie behauptet, dass niemand in irgendeiner Weise etwas sagen kann und darf. Also über die Art der Persönlichkeit und oder sie zu erwerben. Denn es gibt dann keinen Grund mehr zu glauben, sie, ich, er, ihr, wir etc. hätten das Recht zum Erwerb einer neuen Persönlichkeit zu verweigern, wenn ihre bzw. unsere alte Persönlichkeit unsozial ist. Das ist der Punkt. Was in dieser Erklärung so wichtig zu verstehen ist, dass dieses neue Weltwertesystem über das derzeitige System darüber gesetzt wird. Die herkömmliche Art und Weise des Denkens, des Verhaltens und der Religionsbetrachtung wird als veraltet und als falsche Art und Weise des Denkens bezeichnet werden und die Vereinten Nationen werden, um sicherzustellen, dass alle, die mit diesem antisozialen Verhalten noch hausieren sollten, schnell jene Dummköpfe beseitigen. Solche Menschen, wie vermutlich ich und du, werden dann in spezielle Lager gebracht werden, von wo sie eventuell nicht mehr wiederkommen, so dass andere Personen verändert werden können, um den Bedürfnissen und der Tagesordnung der neuen Weltordnung zu folgen, ohne sich von der Wahrheit oder Logik beeinflussen zu lassen. Könnte dies das größte Projekt zur Kontrolle der Menschheit sein, das je ein Kopf erdachte? Right Said Fred. Das NASA-Blauer Strahlprojekt ist die wichtigste politische Richtlinie, für die seit ca. 230 Jahren von Pike und Mazzini so vorgesehene neue Weltordnung, die absolute Kontrolle über die Bevölkerung der gesamten Erde zu übernehmen. Ja, mir ist durchaus bewusst, wie paranoid das alles klingt. Aber glauben Sie mir, diese Technologie existiert. Sie ist erprobt und auch schon in verschiedenen Schlachtfeldern der Gegenwart benutzt worden. Täuschen Sie sich bitte jetzt nicht. Sie funktioniert tadellos. Ich schlage vor, Leute, Sie untersuchen diese Information sorgfältig und lesen sie genau durch, bevor Sie leichthin sagen, Fanatikerwahnsinn. Vielleicht führen Sie auch selbst eine Google-Suche durch. Dies wird Ihnen aufschlussreiche Dokumente und Schriften hierüber offenbaren. Seit ich diesen Artikel zum ersten Mal schrieb, zeichneten sich noch nicht die Ereignisse so klar gegen den Horizont ab. Nunmehr sind einige Puzzlesteinchen zusätzlich dazu gekommen. Und auch 2012 als Doom und Gloom Theaterkulisse scheint klar erwiesen zu sein, sodass ich mich gezwungen sah, den Artikel zu überarbeiten. Denn zufälligerweise redet auch fast niemand mehr davon. Das dürfen wir nicht zulassen. Das Bewusstsein für drohende Gefahr darf nicht eingeschläfert werden. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Wenn wir den verschiedenen Berichten, die wir haben, noch weitergehen, dann finden wir, dass die Geistkontrolle und ihre Technologie Sender sind und dass sie die Sendung auf der gleichen Wellenlänge bzw. Frequenz einspeisen, wie das menschliche Loral arbeitet. Ein großer Auftragsnehmer des amerikanischen Verteidigungsministeriums, der bisher Forschungsarbeiten über die Regie von Energiewaffen durchgeführt hat, ist Lieutenant General Leonard Paris. Die US Air Force war auf der Suche nach einer Waffe, die buchstäblich Nachrichten, also richtige Stimmen, in den Köpfen der Feinde eingeben konnte, und er forderte seine eigenen Truppen auf, sich übermenschliche Euphoriegefühle von Heldenmut einstrahlen zu lassen, über ELF-Wellen, Electric Low Frequency. Das Gerät beschäftigt elektromagnetische Strahlung im Gigahertz-Frequenzenbereich, Mikrowellen. Gepulste elektromagnetische Wellen bei extrem niedrigen Frequenzen, ELF. Es wird verwendet, um Menschen körperlich und geistig aus der Ferne zu foltern. Allerliebst, nicht wahr? Ein weiteres mit Impulsen arbeitendes Mikrowellengerät kann akustische Signale direkt an eine Einzelperson übertragen, während sie noch nicht offiziell bestätigt, daher nicht nachweisbar, aber es wird laut verschiedenster Informationen daran mit Hochdruck gearbeitet, an Dritte weitergegeben wird. Die Technologie ist sehr einfach und kann mühelos hergestellt werden, indem man eine gewöhnliche Polizeiradarpistole benutzt. Die Mikrowelle, die durch das Gerät direkt ins Gehirn moduliert wird, kann, was auch immer gewünscht wird, über die Tonfrequenzen in Nachrichtensendungen versteckt und somit zu uns direkt in den Verstand übertragen werden. Wir werden tatsächlich der Meinung sein, selbst die, was auch immer, Ideen gehabt zu haben. Jetzt, hier kommen wir zu der Ausstrahlung von zwei Informationen der unterschwelligen Art und Weise von Kommunikation und Bildern aus den Tiefen des Raumes, die genau dieser Art von Technologie entsprechen. In seinem Buch The Body Electric schreibt der designierte Nobelpreisträger Dr. Robert Becker eine Reihe von Experimenten, die in den frühen 60er Jahren von Alan Free gemacht wurden. Diese Phänomene sowie andere Experimente sind später im Jahr 1973 am Walter Reed Army Institute für Forschung von Dr. Joseph C. Schaap persönlichen Tests unterzogen und verifiziert wurden, in denen er bewies, dass er ausgezeichnet hörte und verstand, welche Nachrichten ihm einer echofreien Isolationskammer über ein gepulstes Mikrowellen-Audiogramm gesendet wurden. Dies ist nebenbei bemerkt derselbe Dr. Becker, der den ausgezeichnet funktionierenden Blutzepper erfand, mittels dem man sich selber frei von Parasiten und Würmern machen kann. Wirkungsvoller als die Geräte der ebenso mutigen Dr. Hulda Clark. Jedenfalls kam Dr. Beck zu folgendem Ergebnis. Solch ein Gerät hat sofort offen ersichtliche Anwendung für verdeckte militärische Operationen, mit dem Ziel, Menschen verrückt zu machen und durch unbekannte Stimmen nicht nachweisbare Anweisungen zu geben, um Mörder zu programmieren, die dann natürlich glauben, Gott sagte es mir.